Es entstand eine Pause, während der Rainer ein wenig mit den Füßen planschte. »Bist du auch verheiratet?« Sie sah ihn überrascht an. »Nein, wir haben uns vor fast 5 Jahren getrennt. Aber wir sind noch Freunde und gelegentlich treffen wir uns auf einen Kaffee und...« Aber sie brach ab. Das war auch gut, denn das ist nicht unbedingt, was man hören will, wenn man sich frisch kennengelernt hat. Hau ab! Es wird fleißig weiter monologisiert. Der schüchterne Rainer kann auf einmal Wasserfälle labern. Aber verständlich, es geht schließlich um ihn. Er packt noch die Sauna-Story aus, in der irgendein Opa übergriffig wurde und Rainer es geil fand, und danach gibt Rainer seine Monologisierungsaffinität als Berufskrankheit aus. Die Berufskrankheit des Autoren. Viel labern. Ja, nee, ist klar. Diese Selbstverständlichkeit, mit der Rainer sich anmaßt, über den Beruf des Schriftstellers zu sprechen, ist auch wieder so etwas von beknattert. Es ist nicht auszuhalten. Hau ab! Es vergingen unbemerkt die Stunden, in denen sie sich einfach unterhielten. Caroline schien sich sehr für sein Leben und seinen Beruf zu interessieren. Das war aber nichts Ungewöhnliches. Sein Beruf war schließlich nicht so normal wie andere. Als es anfing zu dämmern und sie auf der Decke lagen, um sich von den letzten Strahlen trocknen zu lassen, wollte Rainer wissen, wie bist du eigentlich hierher gekommen? Sie sah ihn verständnislos an. Ah, mit dem Auto, wie denn sonst? Er lachte. Nein, ich meine, wie bist du auf mein Grundstück gekommen? Sie verstand anscheinend nicht. Du wirst ja wohl über den Zaun geklettert sein. Jetzt lachte sie. Natürlich nicht, vorne ist doch eine kleine Tür im Tor, da bin ich durch. Du meinst, die war nicht abgeschlossen? Nein, ist das normal? Ja, schon. Ich mag es nicht, wenn mich jemand einfach so besucht. Hau ab! Zum Schluss ging es noch um Rainers Tor, das immer abgeschlossen ist, weil er Edzard Lacan Besuch mag. Natürlich mag er keinen Besuch, wenn die Pilger ihn täglich zum Brüllheulen bringen, aber hamdulillah ist die Mulle da durchgekommen, sonst wäre auch dem Geschichtenrainer das Glück wohl für immer versagt geblieben. Egal. Zu diesem Kapitel ließ ich jetzt nicht zu viel sagen. Es wurde halt das gemacht, was Rainer seiner Meinung nach am besten kann. Es wurde gefickt. Und natürlich hätte man zu den Monologen jetzt noch einiges sagen können, gerade der Sexualität des Autoren bezüglich, aber ich denke, dass ich in meiner WOT zur Sexualität schon genug darüber gesprochen habe und dass das dann jetzt nur noch redundant wäre. Ansonsten wurde, wie beschrieben, gelächelt, gestöhnt, pulsiert und gezuckt. Ganz normaler Wahnsinn, der auf Wegen des Lebens nun mal geschieht. Ich bin gespannt, wie es in Kapitel 4 weitergeht. Wobei, eigentlich kann ich mir absolut denken, wie es weitergeht. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von diesem Kapitel haltet. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Salamat!